Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Heute mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Warum zieht ein jüdischer Althippie zu seiner Mutter ins Altersheim? Der Filmemacher Elkan Spiller erzählt das am Beispiel seines Cousins Chaim Lubelski. Dessen Mutter hat Zwangsarbeit und Konzentrationslager überlebt. Nach einem Jet-Set-Leben zwischen Saint-Tropez und New York kehrt Chaim zu seiner hochbetagten Mutter zurück. Bis zu ihrem Tod lebt er mit ihr in einem Altersheim in Antwerpen. Elkan Spiller beobachtet in seinem Film exemplarisch die Schwierigkeiten der sogenannten zweiten Generation, welche Auswirkungen das Trauma der Holocaust-Überlebenden auf das Leben ihrer Kinder hat. Was das alles mit ihm selbst zu tun hat, erfahren wir von Elkan Spiller in dieser Stunde im Gespräch. Luchheim bedeutet im Hebräischen auf das Leben. In Israel ist das der typische Trinkspruch. Zugleich ist Chaim ein männlicher Vorname. Auch der Cousin meines heutigen Gastes heißt so, Chaim Lubelski. Er ist die Hauptfigur eines Dokumentarfilms von Elkan Spiller. Und er ist in dieser Stunde bei uns im Gespräch. Schönen guten Morgen, Herr Spiller. Guten Morgen. Ihr Cousin Chaim Lubelski ist Ende 60, 16 Jahre älter als Sie. Wann hat das angefangen, dass er Sie fasziniert hat? Eigentlich schon immer. Also ich kenne ihn seit meiner Geburt. Und das ist ein Typ, der, was der lebt, das kann man gar nicht in Hollywood erfinden. Und das hat mich schon immer fasziniert, wie er erstmal mit seinem Humor, wie er mich zum Lachen gebracht hat. Aber auch vor allem, wie er andere Menschen berührt hat. Und das habe ich schon sehr früh beobachtet, immer wenn wir uns getroffen haben oder in Urlauben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss da mal eine Kamera dazu holen, weil ich habe mich auch immer geärgert, wenn ich keine dabei hatte. Er hat so eine extreme Lebensweise und hat auch den Mut, Dinge zu tun, die andere nicht machen. Aber das ist jetzt nichts, was Selbstdarstellung, nur reine Selbstdarstellung, sondern es geht auch darum, dass er wirklich auch, zum Beispiel, er hat in New York gelebt, im Borough Park, so ein Viertel, ein jüdisches Viertel in Brooklyn. Und als er noch viel Geld hatte, hat fast das halbe Viertel von ihm gelebt, weil er alle unterstützt hat. Und das selbstlos. Also manchmal hat er Geld im Restaurant hinterlassen, ohne dass es jemand wusste. Ich habe es auch selber erst später erfahren. Und dann konnten Leute, die kein Geld hatten, dort essen. Also solche Dinge haben mich immer berührt, auch seine, wie er sich immer eingesetzt hat für andere Menschen und ihnen geholfen hat. Und das Ganze mit Humor. Der Filmemacher Dani Levy beschreibt Chaim als einen einsamen, anarchistischen Cowboy, eine Wiedergeburt von Groucho Marx, einen kiffenden Philosophen, der sich aufopfernd um seine Mutter kümmert, die die Schrecken des Holocaust überlebt hat. Sie haben jetzt eben schon aus seinem ungewöhnlichen Lebensweg und Lebenswandel ein bisschen was angedeutet an diesem Beispiel von New York, wo er eben wirklich Millionen wohl verdient hat mit dem Verkauf von Levi's Jeans, dieses Geld dann aber an der Börse wieder verloren hat. Erzählen Sie uns noch mehr über seine Lebensstationen. Ja, er ist in Deutschland geboren, in Regensburg. Die Eltern sind nach dem Krieg aus dem KZ in Deutschland entlassen worden. Nach Polen zurück ging es nicht, weil dort wurden ja noch Juden nach dem Krieg umgebracht. Und der Vater hatte Tuberkulose und konnte deswegen nicht nach Amerika ausreisen, weil es kein Einreisevisum gab. So mussten sie in Deutschland bleiben. Und dann zogen sie irgendwann nach München und Chaim hat sich aber, die Eltern wollten, dass er auf eine jüdische Schule geht, so haben sie ihn nach London geschickt, auf eine Bibelschule. Aber da ist er schon früh abgehauen, weil das nichts für ihn war und hatte dann schon mit 16 seine eigene Wohnung in London und irgendwie mit Schachspielen sich da ernährt und für seinen Unterhalt gesorgt. Und kam dann irgendwann zurück nach Regensburg und hat dann nur erstmal für den Eigenverbrauch, aber dann auch davon gelebt, wurde er Haschischdealer in ganz Regensburg, war bekannt unter dem Namen Che, hat aber immer behauptet, nur an Soldaten verkauft, jetzt nicht an Kinder. Und dann ist er nach Paris, hat in Paris gelebt, hat da auch studiert, hat danach in Israel gelebt, also ganz viele Stationen. Irgendwann ist er in New York gelandet und hat halt immer gehandelt. Also entweder mit Felljacken aus Afghanistan importiert, wo er auch immer sehr viel war. Oder dann fing er an und hat Levi's Jeans importiert nach Europa, weil die da viel billiger waren in Amerika und hat damit sehr viel Geld gemacht. So wirklich so ein Self-Made-Man, ein Lebenskünstler, der dann an den Punkt kommt zu sagen, meine Mutter ist pflegebedürftig, die muss in ein Altersheim. Sie wählt Antwerpen, da gehe ich hin und wohne mit ihr in diesem Altersheim bis zu ihrem Tod in einem Zimmer. Was haben Sie gedacht, als er Ihnen von diesem Entschluss erzählt hat? Ja gut, er hat es mir nicht erzählt. Ich habe die ganze Entwicklung mitbekommen, aber fing ja schon viel früher an. Er hat sich im Grunde immer um die Eltern gesorgt, weil ihr Vater war immer krank, der hatte nur ein Viertel Magen und er musste immer mit Morphium leben. Der Chaim hat schon als Kind den Kopf gegen die Wand geschlagen, wenn der Vater geschrien hat vor Schmerzen, weil er wollte ihm irgendwo helfen. Er hat daraufhin alle medizinischen Bücher, die man als Medizinstudent lesen muss, gelesen. Der stand dann da in seiner Hippie-Kleidung im Krankenhaus und hat den Ärzten den weißen Kittel in Fachsprache genau gesagt, was sie zu machen haben. Die waren immer ein bisschen verblüfft, woher der das alles weiß. Also sein Anspruch war immer, den Eltern das Leid zu erleichtern. Das ist auch typisch für die zweite Generation, das kenne ich auch von mir aus. Mein Vater ist ja der Bruder von Chaims Mutter und dementsprechend war auch im Konzentrationslager. Und es ging halt dann so weit, dass er seinen Vater erstmal 7 Jahre gepflegt hat, nachdem er einen Schlaganfall bekommen hat. Und dann ist die Mutter, nachdem der Vater gestorben ist, nach Antwerpen gezogen, weil dort die Schwester lebte und eine Familie hatte. Und Chaim ja immer durch die Welt zog und immer wieder ein paar Wochen bei den Eltern und dann wieder durch die Welt. Und irgendwann ist die Schwester an einer Überdosis Medikamente gestorben und daraufhin ist Chaim dann mit der Mutter eingezogen, um sie nicht allein zu lassen, aber auch um sie zu beschützen und ihr Zu beschützen das. vor dieser Wahrheit, die er ihr nicht erzählt hat. Genau, er wollte, dass die Mutter nicht erfährt, dass die Tochter nicht mehr lebt, weil er weiß, die schlimmste Trauer, der schlimmste Schmerz ist, wenn man sein Kind verliert und eine Frau, die schon 90 Jahre alt ist, wenn die jetzt erfährt, dass ihre Tochter nicht mehr lebt, das wird sie nicht mehr überleben. Und er hatte Angst und sein Ziel war ja immer, den Eltern das Leben so lange wie möglich, also das Leben zu erhalten und erträglich zu machen. Und da hat er sie jetzt auch beschützt vor der Wahrheit, dass die Tochter nicht mehr lebt. Sie haben über 7 Jahre die beiden mit der Kamera begleitet. Die Mutter erzählt im Film auch viel von ihren Erinnerungen. Sie erzählt vom Konzentrationslager und da ruft Chaim ihr mal zu, hör auf, und schiebt dann so hinterher, ich verstehe es ja. Er hat diese Erzählung vermutlich tausendfach gehört. Was macht das mit einem, wenn man Tag für Tag, ohne sich distanzieren zu können, die Erinnerungen und Nachwirkungen der KZ-Erfahrungen der Eltern miterlebt? Also ich finde das sehr gut, dass Sie genau diesen Satz erwähnen, weil das ist wenn nicht der typische Satz für Second Generation, also die Kinder von Holocaust-Überlebenden, nach dem Motto, hör auf, du lass mich in Ruhe damit, ich kann es nicht mehr hören. Und im gleichen Atemzug, ja, ich verstehe. Und es tut mir leid, dass ich jetzt eben so laut wurde. Also es ist immer diese Ambivalenz, ja, und man kann sich dem gar nicht entziehen. Man hat ein übersteigertes Verantwortungsgefühl für seine Eltern. Weil man kann auch zum Beispiel nicht so sauer sein auf die wie andere Kinder, weil nach dem, was die schon alles durchgemacht haben und dann auch noch zusätzlich in Deutschland geblieben sind, wo die ja praktisch ihre Ängste nie ablegen konnten, weil sie ja noch in dem Umfeld leben und man ja nicht weiß, war der jetzt SS, also dieses Misstrauen und die Angst konnte man ja nicht, wie man in Israel oder in Amerika etwas loslassen. Und in diesem Spannungsfeld aufzuwachsen und immer dieses Leid der Eltern und die Angst mitzuerleben, macht natürlich, das geht an keinem spurlos vorbei. Auf alten Fotos, da sieht Chaim Lubelski aus wie ein attraktiver Filmstar. Heute läuft er in abgeranzten Klamotten rum, war lange nicht beim Friseur und kann, so hat man den Eindruck, nicht reden, ohne dabei einen Joint zu rauchen. Er kifft wirklich den gesamten Film über. Ein übrig gebliebener Hippie. War das für Sie kein Problem? Nee, überhaupt nicht. Weil ich meine, es ist irgendwo ein medizinisches Phänomen. Bei deinem Konsum müsste irgendwo eine Ecke liegen und eventuell mal so Peace sagen oder sowas. Aber er läuft ja rum, als würde er irgendwie eine Kanne Kaffee getrunken haben und ist voll fit, voll präsent. Und er benutzt es ja, ich habe ja selber mal gekifft und man kann das ja auch steuern. Man kann sagen, wofür man das, entweder zum Gitarre spielen, zum Liebe machen oder, aber wenn man es. Also er benutzt es ja, er sagt es ja in dem Film und deswegen zeige ich es auch. Er reflektiert darüber, sagt, es macht blöd, es verdummt, aber ich brauche das, um mich abzugrenzen von der Oberflächlichkeit der Gesellschaft und um das Leben 24 Stunden mit meiner Mutter ertragen zu können. Weil ich meine, muss man ja mal ausprobieren, so 3 Jahre mit seiner Mutter in einem Altersheim in dem gleichen Raum zu leben. Und die Mutter, wie ist das für die? Ist es ihr Kompromiss, weil sie weiß, dass er ansonsten sein gesamtes Leben für sie aufgegeben hat? Ja, ich meine, der Chaim hat ja schon länger, also auch wo er nicht mit der Mutter gewohnt hat, viel geraucht. Und sie kann ihn ja nicht mehr ändern. Ja. Ich meine, den kann keiner ändern. Der Chaim ist, wie er ist. Und deswegen, sie akzeptiert das. Ja. Natürlich wäre ihr lieber, er würde es nicht machen. Und früher hat er, klar, auf seinen, da war er, also es war immer hin und her, mal Hippie, dann hat er Sarah wieder gut aus. Und im Judentum ist so, wenn jemand stirbt, dann lässt man sich erst 4 Wochen den Bart und die Haare wachsen. Und da der Chaim, nachdem die Mutter gestorben ist, sagt er, okay, das war's. Das ist für ihn ein Trauer, ein Zeichen der Trauer und das behält er bei. Und da fühlt er sich auch ganz wohl, zumal er auch in Antwerpen lebt und da haben ja alle einen langen Bart in der religiösen Gegend, wo er lebt. Aber wie gesagt, er ist ja sauber, er duscht jeden Tag, weil er geht zum Beten. Und dass er sich so anzieht wie ein Penner, macht er ganz bewusst. Das hat er aber schon früher immer gemacht, weil er möchte nicht für das beurteilt werden, was er darstellt und aussieht, sondern er möchte für das beurteilt werden, was er ist. Und das war übrigens der erste Grund, warum ich einen Film mit ihm machen wollte. Und zwar der Titel hieß A Real Mensch, einfach also seine Authentizität und seinen Mut, sich zu zeigen mit dem, was er ist, um sich nicht irgendwie für andere verbiegen und irgendwas darstellen zu müssen. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und erst später, dadurch, dass er die Mutter nicht mehr alleine gelassen hat, hat sich in den Gesprächen ergeben, hier geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Es geht hier um den Holocaust und die Mutter und wie es an zweite Generation ist. Natürlich war das immer auch, wäre es immer ein Teil des Films gewesen, aber das wurde dann viel stärker. Deutschlandradio Kultur. In dieser Stunde bin ich mit dem Filmemacher Elkan Spiller im Gespräch. Ende des Monats kommt sein Dokumentarfilm L'Chaim auf das Leben in die deutschen Kinos. Was Sie mit Ihrem Cousin Chaim, der Hauptfigur dieses Films, verbindet, Sie sind beide Söhne von Holocaust-Überlebenden. Ihr Vater und Chaims Mutter waren Geschwister. Sie beide gehören also zu dieser sogenannten zweiten Generation, die mit dem Trauma der Eltern weiterleben muss. Inwieweit ist jetzt Chaim Lubelski auch für Sie, Elkan Spiller, eigentlich ein Spiegel? Ich habe 100 Stunden Filmmaterial und aus den 100 Stunden habe ich 1,5 Stunden zusammengeschnitten, weil länger als 1,5 Stunden geht halt nicht. Natürlich habe ich diese Sätze ausgesucht, die auch mir aus dem Herzen sprechen. Also in dem Film ist es auch meine Story und meine Geschichte und deswegen natürlich ist er ein Spiegel für mich, aber nicht nur für mich, für ganz viele Menschen habe ich jetzt auch erfahren in Festivals, im Publikum. Das Schöne aber an ihm ist, und deswegen ist er der ideale Protagonist und auch die Mutter, dass er eben das Ganze mit sehr viel Humor trägt und sehr viel Leichtigkeit irgendwo und auch irgendwo eine Lebensfreude. In einer Szene erzählt die Mutter, wie man ihr im KZ die Haare abrasiert hat und Chaim sagt dann so ganz trocken, heute ist das modern, Mutti. Ja, und lacht sich halb schlapp darüber und die Mutter dann mit. Und das finde ich toll. Also mir geht es jetzt nicht darum, wieder mit dem Zeigefinger so einen schweren Film zu machen. Es ist für mich eigentlich auch kein Holocaust-Film. Es ist ein Film über eine jüdische Familie, ein Porträt über einen besonderen Menschen, der stark geprägt ist von dem, was seine Eltern im Krieg durchgemacht haben. Und ich sage es auch immer vor jeder Veranstaltung, es geht hier eigentlich auch nicht nur um den Holocaust. Es geht im Grunde stellvertretend, kann man das auch für jeden Krieg und für alle Kinder, deren Eltern was durchgemacht haben, selbst die der Täter. Und der Humor ist die Antwort auf die Verzweiflung? Ja, das ist eben ein Weg, damit umzugehen und es ist im Grunde auch inspirierend, das war auch das Feedback von vielen Zuschauern, dass er die Leute inspiriert, wie man mit Schicksal umgehen kann, anstatt jetzt heavy sein oder irgendwie nur anzuklagen. Und es ist auch das Schöne an ihm, dass er eben nicht anklagt und kein Opfer ist, sondern einfach das annimmt, wie es ist und das Beste draus macht und das eben mit Humor. Und das geht natürlich nur, indem er Akzeptanz hat für das, was er gewählt hat in diesem Leben. Und zwar, er macht das ja mit Liebe, mit seiner Mutter zu wohnen, auch wenn sie ihn unheimlich genervt hat. Ja. Und das hat er auch oft gesagt und manchmal flogen da auch richtig die Fetzen. Aber im Grunde hat er sich dafür entschlossen und dann macht er es mit vollem Herzen und mit Liebe und hat kein, also nicht, wo andere sagen, oh, ich arme Sau, muss ja mit meiner Mutter sein. Ja. Und wobei er am Ende so wirkt, als hätte er tatsächlich alles ja auch aus seinem Leben seiner Mutter gegeben und ist ja ziemlich leer. Also er sagt ja Sätze wie, ich vegetiere jetzt eigentlich nur noch so vor mich hin, bis ich krepiere. Ja, also der Film lebt sehr stark von der Authentizität von Chaim und weil er so ehrlich und offen ist. Und ich finde das unheimlich ehrlich, deswegen habe ich das auch gewählt. weil viele denken genauso, machen aber das Spiel in der Gesellschaft weiter und haben Job und Kinder und Dings, um die Fassade aufrechtzuerhalten. Und für Chaim war Materielles und Geld noch nie wichtig, weil er denkt, das ist alles Quatsch, die Leute laufen irgendwas hinterher. Das erzählt er ja auch später in Saint-Tropez, wo er über 20 Jahre jeden Sommer war. Und für ihn ist das alles ein Bluff und so ein Spiel und jeder muss sich da wichtig machen. Und das hat ihn noch nie imponiert, selbst wo er Millionen hatte. Familie hat er ja nicht, ging ja auch nicht, wenn er immer sich um seine Eltern kümmern musste. Und deswegen... Das habe ich mich gefragt, weil Sie reden überhaupt nicht über andere Beziehungen, über Liebesbeziehungen, das taucht alles überhaupt nicht auf. Gut, ich habe, wie gesagt, ich habe nur 90 Minuten gehabt und ich musste mich irgendwo fokussieren. Man springt ja schon viel hin und her. Aber das ist ein Thema für sich. Natürlich hat er viele Frauen und er hat auch eine sehr starke Wirkung auf Frauen. Also selbst wenn er jetzt irgendwie auf eine Premiere war, dann kriegt er einen Heiratsantrag, so wie er aussieht, mit seinem Bart und allem, weil er ist einfach eine sehr starke Persönlichkeit. Sie haben schon beschrieben, was das mit dieser zweiten Generation macht, wenn die Eltern die absolute Priorität im Leben behalten und man sein eigenes Leben eigentlich nicht so leben kann, wie man es gerne tun würde. Welche Rolle spielen denn die Eltern selbst in dieser Dynamik? Also fordern die Rücksicht der Kinder ein? Chaims Mutter, die wirkt ja zum Teil auch sehr bestimmt. Also es kommt darauf an, wie sensibel jemand ist. Es gibt Leute, bei denen geht rein, rechts rein, links raus, die ziehen ihr Ding durch, egal was um sie herum passiert. Natürlich ist Chaim ganz anders. Der ist hochsensibel, der ist hellsichtig zum Teil, der sieht Dinge, die kaum jemand anders sieht. Das ist auch ein Grund, warum er so raucht. Er muss sich da irgendwie, sagt ja selber, so einen Puffer schaffen. Und wenn man so sensibel ist und das alles spürt, und ich bin da sehr ähnlich, und dann kann man sich dem gar nicht entziehen. Und die Eltern fordern das zwar nicht, aber irgendwo steht es einfach an, sie zu unterstützen und zu helfen. Und das spürt man dann in jeder Faser seines Körpers. Deswegen auch dieser Satz, den sie vorhin meinte, hör schon auf und dann ich verstehe. Also es ist einfach diese Ambivalenz. Und ich wollte noch mal was sagen, was Sie vorher gefragt haben, warum er eben am Ende sagt, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Und der Chaim hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht. Er hat verstanden, okay, ich bin hier, ich habe solche Eltern, ich muss mein Schicksal annehmen, das ist es und ich muss mich um sie kümmern. Und das hat er auch, hat sich voll hingegeben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt in dem Film, die Hingabe, die Fähigkeit hinzugeben, weil viele sind ja gut im Nehmen, aber im Geben und sich dann auch selber hingeben und sein Leben aufzuopfern, ja, und dann ohne darüber zu jammern, dann es mit Liebe zu machen, das ist was ganz Besonderes. Und das meine ich mit der Ehrlichkeit, wenn er sagt, das war mein Leben, meine Eltern leben jetzt nicht mehr, ja, was soll ich jetzt noch machen? Also groß, ja. Und, deswegen sagt er ehrlich, ich vegetiere jetzt vor mir hin. Und trotzdem ist er immer noch derjenige, der in Antwerpen rumläuft und die anderen aufbaut und den anderen eine Freude macht. Und auf der Straße kommen die ganzen chassidischen Kinder, wenn sie ihn sehen, zusammen, als würde irgendwie ein Fernsehstar kommen. Weil das ist für sie so ein Highlight, weil die haben so ein tristes Leben. Und die haben ja auch keinen Fernseher und der Chaim ist das Highlight des Tages für die. Wenn der mal kommt, dann gibt es was zu lachen. Und das heißt, er ist jetzt nicht so der Depressive und in Trauer, ja, aber er sagt ganz ehrlich, das war's. Und er hat ja auch immer für ganz viele andere KZ-Überlebende sich eingesetzt. Er hat Leuten, die kein Geld haben, eine Überführung nach Jerusalem, ein Grab gekauft, hat einmal im Jahr 10 Leute dorthin geschickt, die bezahlt, damit die das Totengebet sprechen, das Kaddisch. Er hat sich schon immer eingesetzt für Menschen, die im KZ viel durchgemacht haben. Und das war seine Lebensaufgabe. Inzwischen weiß man viel darüber, wie sich Traumata in Familien fortsetzen, wie sich die Ängste der Großeltern, der Eltern übertragen. Wenn das Verhalten eines Vaters vom KZ geprägt war, dann hat das auch Auswirkungen auf das Verhalten seiner Kinder. Ein Thema, mit dem sich der Filmemacher Elkan Spiller auseinandersetzt. Ende des Monats kommt sein Dokumentarfilm Le Chaim auf das Leben ins Kino. Herr Spiller, wie hat die Shoah-Erfahrung Ihrer Eltern Ihre Kindheit und Jugend geprägt? 1963 sind Sie geboren, 18 Jahre nach Kriegsende. Ja, es fing damit an, dass meine Eltern mich in der Schule Hans genannt haben, weil sie dachten, mit einem jüdischen Vornamen Elkan ist schon mal ganz schlecht. Und ich meine, ich habe ja noch Glück gehabt, ich hätte ja auch Adolf heißen können. Das war ja schon mal schizophren, zu Hause Elkan in der Schule Hans. Und da habe ich ja schon früh gemerkt, okay, und dann hieß es immer, du musst als Jude besonders in der Schule gut sein, mehr oder weniger, um zu zeigen, dass wir doch keine Untermenschen sind. Also das war schon ziemlich heftig. Und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, also man kann ja nicht so tun, so leben, als wäre nichts passiert, und habe mich dann früh schon damit auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich sogar im Werbestudiumgang an der Universität der Künste, früher Hochschule der Künste, eine Diplomarbeit geschrieben über Antisemitismus in der Informationsvermittlung und dann später auch Beiträge darüber gemacht. Also ich habe mich immer sehr damit auseinandergesetzt. Ich meine, es gibt ja heute wissenschaftlich die Epigenetik, die sagt, man muss ja nur im Umfeld von traumatisierten Menschen leben. Dann ist das wie genetisch auch bei den Kindern oder bei, also das Trauma in einem drin. Ja, man hat Ängste, weiß aber nicht woher. Und die kommen mittlerweile, ich war jetzt auf dem Kongress, es ist nicht nur im Umfeld leben. Die neuesten Forschungen sagen, dass in dem Moment, wo ein Trauma passiert, da passiert irgendwas. Ich sage es jetzt mal, so wie Chaim im Film übrigens intuitiv sagt, in einem Gespräch, da passiert irgendwas im Kopf, und diese Damage im Kopf, diese Störung, die, also die während des Traumas, also sie haben das an Mäusen ausprobiert, wenn die Mäuse ihre Kinder zeugen, also dann haben die an der gleichen Stelle den Defekt. So gesehen, das ist in einem drin, ja. Das ist, wie Chaim sagt, es ist im Blut, es ist im Wesen, es ist in den Genen, ja, der Holocaust. Ihr Vater war 5 Jahre im KZ. Ihre Großeltern wurden in Auschwitz ermordet, kamen ursprünglich aus Polen in den 20er Jahren, dann nach Berlin. Warum ist Ihre Familie nach dem Krieg in Deutschland geblieben? Ja, mein Vater ist im Buchenwald befreit worden und ist deswegen erstmal in Deutschland geblieben, ist dann nach Polen gefahren, und wie gesagt, da wurden nach dem Krieg noch Juden umgebracht, war auch niemand mehr da, ist dann zurückgekommen nach Deutschland. Wollte auch immer emigrieren und hat es dann auch gemacht, ist nach New York gegangen. Und da aber seine Schwester, die so eine Art Mutterersatz wurde, weil sie 12 Jahre älter war, also die Mutter vom Chaim, nicht auswandern konnte, weil ihr Mann, der Vater von Chaim, Tuberkulose hatte, was ich am Anfang erzählt hatte, ist er irgendwann doch zurückgekommen, weil das ein Stück Familie war, der Rest seiner Familie. Er hat noch einen Bruder, der hat auch Auschwitz überlebt. Und die haben dann alle in Deutschland gelebt, und nach Israel gehen war halt schwierig, weil es war ja wieder Krieg, ja. Und die Leute kommen gerade aus dem KZ und wollen ja nicht schon wieder in den nächsten Krieg reingehen. Hat Ihr Vater über seine Erfahrungen gesprochen? Nein, so gut wie gar nicht. Also das ist eigentlich die Mehrheit der KZ-Überlebenden, die reden nicht darüber. Ich habe mal, immer wenn ich mal so eine Frage gestellt habe, dann sagt er, ich bin müde, reden wir morgen. Also hat es irgendwie so abgewunken. Es fällt denen schwer zu reden. Ich glaube, im hohen Alter kommt das mehr hoch. Das Schöne war bei Chaims Mutter, dass sie halt ein starkes Vertrauen zu mir hat. Und das ist auch das Schöne in dem Film, man vergisst die Kamera total. Und dadurch ist der Zuschauer ganz nah, wie am Küchentisch mit denen zusammen. Und die Mutter hat sich dann geöffnet. Also wenn man die dann fragt, dann haben die, und die bereit sind, dann ist es auch für sie eine Erleichterung, dass sie endlich mal darüber reden dürfen. Sie selbst sind mit 18 für ein halbes Jahr nach Israel gegangen. Was wollten Sie dort rausfinden? Ja, erstmal wollte ich weg von Deutschland. Das war damals so, okay, ich muss hier mal weg, aber im Grunde ist es so ähnlich wie Chaim im Film sagt, weg vom Leid, also weg von diesem ganzen Spannungsfeld der Eltern, dieser Ambivalenz, und einfach mal normal sein. Und konnte nicht länger bleiben, weil ich einen israelischen Pass hatte durch meine Mutter, und dann hätte ich ins Militär gemusst, und da ich mich schon immer mit Autoritäten angelegt habe, wäre das irgendwie nicht gut ausgegangen. Aber ich wollte einfach mal weg und habe dann auch durch diesen Abstand gemerkt, das ist so wie wenn man was an die Tafel schreibt, muss man erstmal 3 Schritte zurückgehen, um zu sehen, was man da geschrieben hat. Und mit dem Abstand konnte ich überhaupt erstmal sehen, was ich für eine Identitätskrise habe, ne? Als Deutscher, als Jude, also dass ich da in diesem Konflikt war. Und da fing im Grunde erst die Krise an, dass ich gedacht, also Krise, also diese Auseinandersetzung mit dem Thema stark an. Was bedeutet es heute für Sie, als Jude in Deutschland zu leben? Welche Rolle spielt das zum Beispiel in Ihrem Freundeskreis? Naja, in meiner Diplomarbeit 1992 ging es darum, wie Israel stark kritisiert wurde in Deutschland in der Berichterstattung. Und oft ist es einfach ein Versuch zu sagen, guck mal, wir haben Mist gebaut, aber ihr macht auch Mist und jetzt sind wir quitt. da geht es gar nicht um den Konflikt, es geht gar nicht um das, was da wirklich passiert, sondern man versucht immer irgendwo, da ist immer noch so ein Spannungsfeld, und das äußert sich in der Nahostberichterstattung und in dem Konflikt in Israel mit den Palästinensern. Das hat mich immer ziemlich genervt, weil ich bin wieder der israelische Verteidigungsminister und möchte das auch nicht ständig rechtfertigen. Aber wie gesagt, es hat sich gebessert. Das liegt auch an mir, so wie ich mich halt präsentiere. Früher war ich da halt sehr jüdisch und auch engagiert. Und jetzt trete ich als Mensch auf und sage, pass auf, so und so. Und so gehe ich auch in Berlin, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, bin ich jeden Abend in diesem Falafelladen. Da waren Syrer und also alle Erzfeinde von Israel, Iraner alle, und habe ihn einfach, und wir wussten, ich bin Jude, ich habe sogar gesagt Israeli, und habe es einfach darauf angelegt, dass sie mich als Mensch sehen. Und irgendwann war es dann auch so, und die haben das dann vergessen, und darum geht es mir. Ja. Also ist, natürlich ist noch nach wie vor in Deutschland das Thema noch immer noch nicht aufgearbeitet, und es kommt immer wieder durch, und es ist immer wieder ein Spannungsfeld. Und es ist auch schwierig, das ist ein Riesentrauma, was da passiert ist, auf beiden Seiten, auch für die Kinder der, und Enkelkinder der Täter oder der Nachkommen oder nur die, die mitgemacht haben und sich schämen. Also da ist vieles noch aufzuarbeiten, und deswegen kommt es auch immer wieder hoch. Sie fragen Chaim im Film, ob man die Juden heute in Deutschland mag. Er glaubt nicht. Was denken Sie selbst? Ja, das ist eine Szene, wo die Mutter plötzlich anfängt zu singen, ohne dass ich sie irgendwas gefragt habe. Ich bin im Raum und dann sieht sie mich und fängt an zu singen. Es kommen mir so Erinnerungen von Berlin, und sie singt dann auf einmal Deutschland, Deutschland über alles. Und dann sagt sie zu mir, meinst du, man mag heute Juden? Und dann sagt sie, beantwortet sie selber, ich glaube nicht, sagt sie dann. Ich habe das den Chaim jetzt nicht so gefragt, sondern sagen wir mal so, der Chaim weiß, es gibt... Was denken Sie? Ob man die Juden mag? Mhm. Also es gibt solche und solche. Es gibt immer noch die, die Vorurteile haben, die einfach unreflektiert das, was sie woanders aufgeschnappt haben, an den Juden rauslassen, wenn sie die mal überhaupt live erleben in Deutschland, was ja nicht so leicht ist. Wobei mittlerweile gibt es viele Israelis in Berlin. Und es gibt die, die haben da überhaupt kein Problem mehr. Also es gibt ja diesen Witz von, ich glaube, Henrik Broder, der sagte, man hat den Juden Auschwitz noch nicht verziehen. Wo man die noch dafür, also ein Jude erinnert einen ja auch an seine, an Schuld und Scham, und das ist dann immer so ein Spannungsfeld. Noch bis 10 ist der Filmemacher Elkan Spiller hier im Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Ende des Monats kommt sein Film Chaim auf das Leben in die deutschen Kinos. Warum haben sich ihr Cousin Chaim und seine Mutter eigentlich auf diesen Film eingelassen? Was waren deren Motiv? Ja, gute Frage. Ich habe einfach irgendwann angefangen, kam mit einem Kamerateam, habe gesagt, so, jetzt filmen wir mal hier. Nein, es liegt daran, wir haben einfach ein sehr gutes Verhältnis, der Chaim und ich. Da ist ein starkes Vertrauen und eine Nähe da. Und er hat gesehen, dass ich da wirklich vom Herzen auch komme und ein echtes Interesse habe, und gemerkt, dass das wichtig war für mich. Und da wollte er, weil er immer im Geben ist, sagte, okay, wenn das wichtig ist für dich, dann machen wir das. Und ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Und ich finde das alles, warum sollen das andere sehen? Und später hat er dann selber verstanden, also wie gesagt, am Anfang ging es gar nicht um Holocaust. Er meinte auch, mit Holocaust habe ich überhaupt nichts am Hut. Also weil er ja immer nicht in Deutschland gelebt hat, richtig. Und durch den Film und durch die Fragestellung, durch die Auseinandersetzung ist ihm immer bewusster geworden, und so auch mir, dass wir alle, dass wir doch sehr viel damit zu tun haben. Und dann meinte er irgendwann, wenn es einen Menschen gibt, der antisemitisch eingestellt ist und so einen Typen wie mich sieht und zufällig sagt, okay, den mag ich, weil er ist mal so ein anderer Jude, wie man ihn sonst sieht, und das ist der Chaim auf jeden Fall, also den haben auch Juden so noch nie gesehen, die meisten, und er deswegen seine antisemitische Einstellung verändert oder weniger antisemitisch ist, dann hat sich der ganze Film gelohnt. Also dafür hat er es gemacht, ne? Wenn es nur eine Person gibt. Und weil er, wie gesagt, gesehen hat, dass es für mich wichtig war, darüber zu erzählen. Und zum Teil hat es auch hat er auch gemerkt, dass es der Mutter gut tut. Wir haben es gesagt, Sie haben 7 Jahre lang gedreht, hatten am Ende 100 Stunden Material. Warum haben Sie nicht früher Schluss gemacht? Warum haben Sie immer weiter gedreht? Also ich habe jetzt nicht 7 Jahre am Stück gedreht. Manchmal war ich nur 3 Wochen im Jahr. Klar. Und habe dann lange Pause gemacht und abgewartet, die Entwicklung. Und vor allen Dingen habe ich ich wollte es ja nicht fürs Familienalbum machen. Wie gesagt, ich habe schon früh gemerkt, wie er auf Leute wirkt. Das ist eine sehr starke Persönlichkeit ist, die den Menschen zeigt, was es heißt, Mensch zu sein, aber auch was es heißt, was der Krieg macht, ohne dass man eben heavy ist und jammert, sondern mit Humor. Das war mein Anliegen und deswegen wollte ich damit an die Menschheit, an das Publikum. Dazu habe ich einen Fernsehsender gesucht. Und das war sehr schwierig. Ich bin zwar immer in die sogenannte Endrunde gekommen bei manchen Sendern und Sendeplätzen, aber dann hieß es, ja, es ist aber Holocaust, wir haben schon so viel gemacht und überhaupt. Und es ist ja wie ein Porträt und ein Porträt machen wir nur über Berühmte und den kennt ja keiner. Und außerdem, da passiert ja nichts Richtiges. Ja? Also das ist so nach dem Motto, da muss jetzt irgendwas Dramatisches passieren, dramaturgisch. Und ich habe einen Publikumspreis bekommen, der Film, und es zeigt, die Leute sind sehr berührt, also das funktioniert schon, aber das Fernsehen war damals halt nicht bereit, das zu machen. Und deswegen habe ich immer abgewartet und bin meinen eigenen Weg gegangen und musste auch Geld sammeln. Ja, es kostet ja sehr viel Geld, so einen Film zu drehen. Ja, wie haben Sie es gemacht? Ja, ich habe erstmal angefangen mit meinen eigenen Ersparnissen. Ich habe ja schon angefangen zu drehen. Ich habe damals noch in San Francisco gelebt. Und dann habe ich schon angefangen zu drehen und hatte 20 Stunden Material. Dann habe ich von einem Wettbewerb gehört im Holocaust-Museum in Los Angeles. Und der hieß der Holocaust im 21. Jahrhundert in 5 Minuten. Da habe ich gesagt, okay, machst du mal mit, vielleicht gibt es da einen Sponsor. Habe ich 5 Minuten zusammengeschnitten, was gar nicht so einfach war. Und dann habe ich da den ersten Preis bekommen und hatte dann auch das Glück, da dachte ich mir, okay, es ist ja eigentlich ein Kurzfilm, können wir da mal einreichen auf dem Festival. Und dann habe ich es frecherweise einfach Berlinale geschickt und die haben es doch tatsächlich genommen. Ja. Ich nehme von 2400 Filmen 28 nur genommen. Mhm. Und danach war der Film auf 50 Festivals und hat einige Preise bekommen, der 5 Minuten. Und da gibt es dann Referenzförderung. Das heißt, man kriegt Fördergelder, wenn zum Beispiel der Kurzfilm Erfolg hatte auf Festivals und auf vielen Festivals war. Und das war so mein Startkapital. Und mit diesem Referenzförderung konnte ich schon mal anfangen zu drehen. Und dann später habe ich noch Postproduktions bekommen. Aber das sind alles nur ein Drittel des Films. Den Rest über private Spenden. Ich habe heute noch Schulden. Aber wie gesagt, es ist auch zu meinem eigenen Lebenswerk geworden, weil ich gesehen habe, wie wichtig das ist. Und bin auch bestätigt heute. Wenn ich das Publikum sehe, ich war jetzt in Köln an der Universität eingeladen, weil jemand den Film gesehen hat. Und der meinte, es war das beste Q&A in 20 Jahren und wollen mich nächstes Semester direkt nochmal haben. Also Q&A ist das Gespräch nach dem Film, weil ich hatte eine Stunde Gespräch mit 50 Studenten und die waren alle sehr, weil jeder kann sich irgendwo damit identifizieren. Ja? Weil, wie gesagt, es geht um jeden Krieg und es geht auch um die Kinder der Täter und die Kinder der Opfer. 7 Jahre hat sie dieses Projekt umgetrieben. Wie geht es jetzt weiter in ihrem Leben? Ja, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Kur. Und naja, jetzt ist erstmal der Kinostart und dann versuche ich das noch an Fernsehen zu verkaufen und dann werde ich wahrscheinlich auf Schulen, also die FEU, das ist eine Organisation, die Lehrfilme für Schulen den Lehrern vorschlägt, die hat den schon akzeptiert für ihren Katalog. Trotz der vielen Joints. Ja, weil wie gesagt, er reflektiert ja darüber. Er sagt, es macht blöd und dumm und ich muss. Es ist ja auch realistisch. Ich meine, die nehmen ja heute schlimmere Sachen als normalen Joint zu rauchen. Aber wenn da jemand so ehrlich darüber redet und das zeigt, was es eigentlich macht und er gibt ja auch zu, dass es nicht gut ist, dann haben die damit kein Problem. Ich habe jetzt den Film schon mehrmals auf Festivals gezeigt oder anderen Veranstaltungen. Dann sind schon andere Autoren oder Menschen auf mich zugekommen mit einem Thema und würden gern, dass ich zum Beispiel den Film über ihre Familie, da haben mir ein Thema vorgeschlagen, dass ich den mache, weil es sie berührt hat, wie ich eben mit der Kamera und wie ich überhaupt mit den Menschen, also mit Chaim und seiner Mutter umgegangen bin. Also das freut mich natürlich sehr, dass das die Menschen berührt. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass ich da weitermache. Aber ich muss ehrlich gestehen, es ist mein erster Film und ich habe Film gar nicht richtig studiert und ich habe das einfach gemacht, weil ich was zu sagen habe und habe den Mut gehabt, das einfach zu machen. Und bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Sehe mich jetzt gar nicht so als professioneller Filmemacher. Aber mittlerweile beherrsche ich das Handwerk schon. Vielleicht ergibt sich dann noch ein anderer Film, ein anderes Thema. Ab 27. August läuft er in den deutschen Kinos, Elkan Spillers Dokumentarfilm Lechaim auf das Leben. Ja, ich wünsche Ihnen damit weiterhin viel Erfolg und danke fürs Gespräch, Herr Spiller. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Morgen sind wir dann ab 9 im Gespräch mit der Astronomin Lisa Kaltenegger. Und jetzt gleich nach den Nachrichten erwartet sie Joachim Scholl mit unserem Literaturmagazin Lesart. Ich bin Britta Bürger, sage Tschüss, schönen Tag.